اللهم إني أسألك علما نافعا جب انی اسالو کا بولتے ہیں تو حمزہ کو تھوڑا واضح کر کے پڑھا کریں, پھر سے پڑھیں. اللہم انی اسالک علما نافعا, پھر سے. اللہم انی اسالک علما نافعا, حمزہ کو واضح کریں, پھر سے. ورزقا طيبا وعملا متقبلا, ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Diese Dua wird bei Ibn Majah unter anderem überliefert und sie bedeutet: O Allah, ich bitte dich um nützliches Wissen, um reine Versorgung und um Taten, die akzeptiert werden. Das Erste, worum man in dieser Dua also bittet, ist Wissen, aber nicht irgendein Wissen, sondern Wissen, welches nützlich ist. Denn um Wissen zu erwerben, ist eine große Bemühung, eine große Geduld, ein großes Aushaltevermögen nötig und oft muss man dafür auch sehr viel Besitz ausgeben. Also es muss sehr viel investiert werden, allein in den Erwerb von Wissen, wenn dann dieses Wissen uns nicht nützlich ist. Nur reine Informationen sind, die uns selber aber nicht besonders besser machen, menschlicher machen, frommer machen, nützlicher für andere machen, dann hat das Wissen wirklich nichts genützt. Es bleibt eine äußere Schale, die aber unser Selbst, unserer Seele, unserer Person nicht wirklich genützt hat. Dann bitten wir Allah um Versorgung, die aber rein sein soll. Es geht also nicht immer nur um das viel und möglichst viel haben, sondern auch die Qualität. Es muss rein sein und um rein zu sein, muss es vor allem erstmal halal, also erlaubt sein, was die Quelle angeht, was die Materie selber angeht, dass das, was wir erwerben, was wir zu uns nehmen, wirklich halal ist, rein ist, erlaubt ist, dass wir nicht jemand anderen das Recht nehmen, dass wir nicht jemand anderen dabei unterdrücken, um uns selber zu bereichern. Und dann bitten wir Allah um Taten, die akzeptiert werden. Das ist eine wunderschöne Aussage, denn egal wie viel wir letztendlich erreichen und uns bemühen, wenn eine Tat von Allah nicht akzeptiert wird, dann bleibt sie eigentlich für uns ohne Nutzen. Deswegen der eigentliche Nutzen ist darin, dass Allah mit uns zufrieden ist. Und auch wenn wir dann hier und da Fehler machen, trotzdem aus seiner Gnade heraus unsere Taten akzeptiert und über die Fehler hinwegsieht. Und Allah erteilt ja seine Gunst, wem er will.